Das Konzert der Schulkinder zum neuen Jahr Joche 106 2017, die 12 Monate des Landes der Sonne, findet tagtäglich im Schulpalast Mangyongdae in Pyongyang statt. Die Werktätigen aller Kreise und Schichten, die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang, die Auslandskoreaner und ausländische Gäste wohnten der Darbietung bei. Die Kinder zeigten durch ihre Programme, dass alle Schulkinder der Republik, die Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il, die ihr ganzes Leben lang die Kinder am meisten geliebt und eine Geschichte der Priorität des Nachwuchses und der Liebe zur Zukunft eingeleitet hatten, als die ewige Sonne verehren und unter der Obhut der mütterlichen Partei großes Glück genießen.